Die Stiftskirche von Santa Marin del Sar stellt eine Nachbildung der Dolmen von Ageitos dar. Paul Boucher, der sich als Verwahrer der großen Überlieferung und der Geheimnisse der Druiden bezeichnet, schreibt, dass die geheimnisvollen Erbauer der Megalithen schon viel früher als die Kelten die Wissenschaft von den die Erde durchlaufenden unsichtbaren Magnetströmen kannten. Das Gesetz dieses Blutumlaufes der ersten Astralerde, würden wir sagen. Dort, wo diese Ströme mit dem Blut der zweiten Erde zusammenfließen, der für uns sichtbaren, oder der mit den unterirdischen Flussläufen, wird in diesem Akupunkturpunkt eine Nadel gesetzt, was unserer Meinung nach einem magischen Zauber gleichkommt, wie er von den eingeborenen Machis unseres Amerika ausgeübt wird, indem sie das Bild einer Person, die sie schädigen, oder wie in diesem Falle, der sie helfen wollen, mit Nadelstichen versehen. Überreste von Schwarzmagie und Rückentwicklung eines Wissens unsterblicher, göttlicher Wesen, die vor langer Zeit hilfreich das Gedeihen und Blühen der Sphären des Alls bewirkten. Auf diese Weise wird etwas verknotet. Tatsächlich glauben wir, dass man so eine Tür versperrt lässt zu jenen Falten oder Knicken des Raumes und der Zeit, die man heutzutage Parallelwelten nennt und welche Raimund Bernard und andere als die hohle Erde bezeichnen, die innere Erde, und welche Admiral Byrd und die Selk namens Feuerland den Erdteil oder die Insel, die im Himmel ist, nannten. Somit ist der Menhir oder der Dolmen ein Schlüssel, mit dem ein Magnetkreis aufrechterhalten wird durch einen Klick, ein Einklinken, ein Zusammentreffen bzw. durch eine zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Astralen und dem Stofflichen, zwischen zwei Schwingungsschleifen der Energie, zwischen zwei oder mehreren Strömen sich vollziehende Gleichzeitigkeit des Geschehens. Sie sind ein Mudra, ein Einstellungssymbol und auch ein Mantram, eine magische Laut- und Schwingungsfolge, das hier mit dem Wasser des Mondes oder mit dem Morgentau schwingt, damit die andere Welt, die andere Erde, die Stadt der Kaiser, Agarthi, Shambhala, Paitete, Elelin, die Oasen im Eise, die Eingänge zur hohlen inneren Erde unversehrt bleiben. Aber jene Schlüssel wurden schon benutzt und können wieder benutzt werden von den Wanderern zwischen zwei Welten. Boucher sagte, dass ein Menhir zugenagelt wird, sobald der Magnetstrom auf eine einzelne Wasserader trifft, aber dort, wo sich der Erdstrom in zwei, drei oder mehrere Abzweigungen gabelt, errichtet man Dolmen mit ebenfalls zwei, drei oder mehreren Stützen, je nach den Erfordernissen. Einige Kathedralen, wie Chartres, sind mit Wissen der eingeweihten Templer und der Bauorden in der Nähe oder auf Dolmen errichtet worden. Es gäbe dann also eine unsichtbare Kathedrale und auch einen Eingang dorthin in eine gleichlaufende, in eine Parallelwelt, die von der nicht-esoterischen Religion Himmel und Hölle genannt wird. Der Dolmen von Ageitos ist ein riesiger Schlüssel, wie eine Tür zum Eintritt in einen Irrgarten, in ein Labyrinth, durch den man nur dann hindurchkommt, wenn die acht einander gegenüberstehenden Spannungen, auch wenn sie gegeneinander ausgewogen sind, gelöst wurden. Die magische Zahl des Tempels und auch die des Unendlichen. Die Erbauer der Stiftskirche von Santa Maria del Sar, neben dem Fluss gleichen Namens in der Umgebung von Santiago de Compostela, kannten das Geheimnis der Dolmen von Ageitos in Oleiros, denn sie gaben ihren Wänden die gleiche schreckliche Neigung. Sie sind dann auch durch Außenpfeiler verstärkt worden, sodass ihr Archetyp wissentlich oder unwissentlich nahezu genau nachgebaut worden ist. Erneut findet man hier die gleiche Spannung, die gleiche Tonschwingung. In die Innenmauern dieses außergewöhnlichen Tempels sind Zeichen eingraviert mit Schlusssteinen der eingeweihten Steinbaumeister. In Santa Maria del Sar steht auch die Figur eines Mannes, den man Regenmann nennt. Es ist die Skulptur eines Kriegers auf einem Grabstein, der sich, den Mund nach oben haltend, aufstützt und, wenn er feucht wird, Regen ankündigt. Genauso wie die Dolmen und Menhire fängt er an zu schwingen, zu tönen, sobald er vom Wasser des Mondes mit dem Tau des Nachthimmels benetzt wird. Aber diejenigen, die seine Musik hören, sind nur sehr wenige. Ich suchte Kelten und fand Germanen. Ich kam nach Compostela, indem ich Schritt für Schritt den Weg der Sterne ging, wobei ich mich nachmittags in die alten, duftenden Eichenwälder zurückzog, um zu meditieren. Ich traf Pilger aus dem Baskenlande, aus Frankreich, Deutschland und sogar aus meinen weit entfernten Anden. Aber sie wussten nichts von dem, was sich hier unter diesem so alten und heiligen Felsen der spanischen Lande verbirgt. Ich ging nach Galizien auf der Suche nach Kelten, den Vorfahren meiner Mutter, und ich fand Germanen. Der Professor der Fakultät für Prähistorik und Archäologie der Universität von Compostela, Herr Carlos Alonso de Real y Ramos, der ernsthafteste Forscher auf dem Gebiete der Völkerkunde in Galizien, erzählte uns, dass es ihm genauso erging. Die ganze Welt dort ist von germanischer, westgotischer Überlieferung durchdrungen. Dort gibt es weder Mauren noch Juden und kaum noch Kelten. Die Vandalen und die Sueben kamen in das Land und wurden dann sehr schnell von den Westgoten abgelöst, jener halbgöttlichen Rasse und Schöpferin einer großen Zivilisation, was man nicht gern zur Kenntnis nehmen will, und eines Reiches, das eine Zeit lang das römische Imperium ablöste. Gérard de Sète bestätigt uns, dass der westgotische Soldat äußerst gesittet war und in seinem Tornister stets einen Kamm und eine Zahnbürste mit sich trug, und das im 4. Jahrhundert. Die Westgoten sind die Kulturbringer, die dann später von den Merowingern beerbt werden, was sich in einem geheimnisvollen Akt der Übergabe von einer Nacht zum nächsten Morgen vollzog, so als ob man einen von irgendeinem Zentrum aus erteilten Auftrag zu erfüllen gehabt hätte. Die unsichtbaren Führer der westgotischen Könige befanden sich vielleicht in einem geheimnisvollen Orden im Baltikum. Aber lange vor den Westgoten sind schon andere Nordvölker nach Galizien gekommen und danach die Kelten unter Leitung der weisen Druiden vom hohen Norden Hyperboreas. Nach Meinung von Professor Del Real findet man die germanische Überlieferung im volkskundlichen Brauchtum, in den Bauten, einschließlich jener uralten Steinbauwerke, den Horeos, das heißt auf Pfeilern gebauten Kornhäusern, und vor allem in vielen Vornamen der Frauen. Hierzu kann ich eine Bestätigung abgeben, denn meine Mutter hieß Bertha, wie die Mutter Karls des Großen, was immer schon mein Interesse erweckt hatte, da ich ja wusste, dass meine Mutter aus Spanien und nicht aus Deutschland gekommen war. Väterlicherseits stamme ich aus Aragon in Kastilien als Abkömmling der blonden baskischen Cro-Magnon-Rasse. Mütterlicherseits stamme ich aus Galizien. Jetzt erklärt sich alles, sogar jenes Lied eines Minnesängers, das mir im Blute liegt, das da singt von der Sehnsucht nach dem ewigen Eis, nach der Mitternachtssonne, dem Berge der Wiederbegegnung, dem verlorenen Avalon und von Lucy Beale, dem Morgenstern.